Schlümpfe ins Gesicht, der Müllmann fährt dort ohne Licht. Winter in der Großstadt. Im Gebüsch geschieht Papier, kleine Kinder saufen Bier. Winter in der Großstadt. Zuckerhotel Überstand, Einkaufsrausch im Wunderland. Winter in der Großstadt. Der Hund mit Kot, die Ampel blinken grün und rot. Winter in der Großstadt. Rollator auf dem U-Bahn-Schacht, es ist rutschig und geht ab. Winter in der Großstadt. Der Städtefürst hat Zeit gespart, die Opfer werden aufgebahrt. Winter in der Großstadt. Und gestand das Schwein. Winter in der Großstadt. Der Dränge in der Einkaufsruhe, der wie man haut oben hoch. Winter in der Großstadt. Schwarzmarktmüller auf der Hände, ein halber Schatter weggesprengt. Winter.